Hallo? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Jump! Ja, boah, Sticken, Sticken! Holmes, der hier ist, der Jump! Bounce, Baby, Bounce, der ein Holmes! Ja! Als Altida? Was? Als Altida? Ja! Als Altida! Yeah! Und steht das voll ab so auf deine Show! Das ist voll geil! Echt jetzt? Ja! Super! Du bist mein Lieblingsmoderator. Echt? Ja. Das ist süß. Bitte? Das ist süß. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch der Markus. Der Markus? Der Markus. Okay. Ja. Machen wir die Chakra-Crew auf? Ja, machen wir. Können wir machen. Okay, laute Chakra-Crew, okay? Okay. Wer kommt denn da? Weiß ich nicht. Mal gucken, ob die kommen. Okay. Dann machen wir, okay? Ja, okay. Auto Chakakro. Und wir sind dann die richtig krassen Mega so, ne? Okay. Den ganzen Tag John hören. Okay. Du? Ja. Verarschst du mich grad? Nein. Du? Ja. Du verarschst mich? Nein. Sag mich immer okay. Okay. Ja. Du verarschst mich? Nein. Doch! Nein, wir sind die Checker Crew, Mann! Ja, braute Checker Crew sind wir gesagt. Ja, auf jeden Fall! Du? Ja? Kommst du dann da auch hin? Du, aber deine Show ist voll krass! Danke! Du? Ja? Und wenn dich einer dann bedroht, so, ne? Ja? Am Telefon, dann kommen wir und, beschützen dich! Okay! Also die raute Checker Crew, okay? Okay, alles klar! Tschüss, Holmes. Ciao. Mach weiter so. Okay. Ciao. Hatte GDL, tschüss. Hatte GDL, aber Hardcore, Holmes. Okay. Hatte GDL, aber Hardcore, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.